Schillers Briefwechsel mit Karner, Teil 4, Dresden, 14. Dezember 1792. Du hast lange nichts von mir gehört, und auch heute ist es nicht viel mehr als ein Gruß. Neben einigen dringenden Arbeiten habe ich zeither auch allerlei Zerstreuungen gehabt. Geßler ist von seiner Reise nach Petersburg zurück, wo er seine Erwartungen in Rücksicht auf orientalische Pracht und solche Größe, die sich mit Zahlen und Ellen messen lässt, übertroffen gefunden hat. Auch soll die Kaiserin selbst wirkliche Fürstengröße besitzen. Geßner, ein Sohn des Dichters, der sich einige Zeit in Leipzig aufgehalten hat, war einige Wochen hier, und seine Bekanntschaft ist mir lieb. Sein Kopf ist hell und von Vorurteilen frei, und seine Seele ist von edler Art. Miller von Mainz hätte ich gern kennengelernt. Er denkt besser, als er schreibt. Über Forster schreibt Huber nichts. Hier zweifeln noch einige, ob er der Forster sei, der zu den neuen Mitgliedern der Mainzer Regierung gehört. Meines Erachtens wäre es ein sehr unkluger Streich. Gesetzt, die Franzosen blieben im Besitz von Mainz, welches doch jetzt sehr unwahrscheinlich ist, so werden sie ihm schwerlich 1200 Taler geben, um nichts dafür zu tun, wie er sie zeither vom Kurfürsten erhalten hat. Ich hoffte viel für die Franzosen von dem glücklichen Erfolge ihres Krieges. Das Gefühl ihrer Stärke könnte ihnen einen neuen moralischen Schwung geben, und die Gräuel mussten aufhören, die bloß eine Folge der Schwäche und der Verzweiflung waren. Aber leider entstehen jetzt neue Gräuel des Übermuts, der Undankbarkeit, der unedlen Rache gegen Überwundene, der Selbstsucht. Einzelne große Männer werden von einem gedankenlosen Pöbel oder von verworfenen Werkzeugen herrschsüchtiger Bösewichter überwältigt. Dein Karner.